Wir lesen weiter im Hebräerbrief, heute die Verse 14 bis 16 aus dem vierten Kapitel. Darin geht es darum, darauf zu achten, dass Jesus Christus der alleinige Herr ist und was er einst verheißen, was er ja auch gegeben hat, festgehalten werden muss. Denn er ist der Allmächtige. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht wurde, ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Diese Worte sind ja an Gläubige geschrieben worden, an Christen. Christen aus Israel, Christen aus den Juden, aber zugleich auch an die Gläubigen, die mit hinzugefügt worden sind zu dem guten Ölbaum Israels. Warum sind diese Worte nötig? Weil wir in dieser sichtbaren Welt leben und werden oft gegängelt von dem, was wir sehen, was wir fühlen und welche Gedanken wir uns darüber machen. In den Versen zuvor konnten wir lesen, dass Gott hier spricht, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Das hört sich so an, als ob man eine gewisse Ruhe noch nicht erreicht hat oder sie immer wieder aus dem Auge verliert, als ob man sie nicht erreicht hätte. Ich konnte dort nachschlagen und drei wichtige Ruhen finden, die Gott dem Volke Israel gegeben hat. Das erste war ja das Ruhegebot des siebten Tages. 6 Tage sollt ihr arbeiten, da könnt ihr euch reichlich bewegen, euren Körper einsetzen, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Ihr sollt äußerlich auch zur Regeneration der Kräfte gelangen. 2. Mose 35, 2. Ihr sollt ruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Jetzt könnten wir meinen, die Menschen waren ja dankbar, dass endlich mal so ein Tag eingeführt worden ist durch Gottes Güte. Aber dem ist nicht so. Wir sehen sogar in unserer heutigen Zeit, dass man mit großem Fleiß daran ist, einen Ruhetag, den wir als Sonntag bezeichnen, zu einem Unruhetag zu machen. Die Geschäfte können gar nicht lange genug aufhaben. Man propagiert, was man alles an diesem Ruhetag machen kann, damit man gar nicht zur Ruhe kommt. Also der Mensch ist nicht immer dankbar für das Angebot. Er hat das Gebot bekommen, du sollst am siebten Tag ruhen. Aber in Israel war es auch nicht so. Dann fingen sie doch an, wieder sich selbst und ihren Wünschen nachzugehen. So fand man einen Mann, der am Sabbat Holz auflas. Was er damit machen wollte, vielleicht ein Feuer, vielleicht was kochen, das sollte aber nicht sein. Beachtete einfach das Gebot nicht, ich will keine Ruhe haben. Und als Beispiel, dass Gott aber diese Ruhe verordnet hat, weil sie notwendig ist, wurde diese Person ausgetilgt aus dem Volk Israel. Auch als Gott in der Wüste das Essen gab, jeden Tag neu, gebot er, am siebten Tag ist Ruhe, da sammelt ihr nichts zu essen. Dafür sammelt ihr am sechsten Tag doppelt so viel. Und es war immer da, doppelt so viel. So, dass sie wirklich mal äußerlich, körperlich zur Ruhe kommen konnten. Auch das Vieh sollte nicht arbeiten an diesem Tag. Es sollte sich auch regenerieren. Schwer einzuhalten, merken wir auch heute. Eine zweite Ruhe, von der hier auch im Hebräerbrief steht, die gegeben worden ist und werden sollte zunächst, war die Ruhe im Heimatland. Einen Platz, wo man sich nicht mehr wegbewegen muss. Und wie wurde dieses Ruheangebot gestört? Wir lesen auch diesbezüglich in 4. Mose 14 diese traurige Geschichte, dass Kundschafter in das Ruheland geschickt worden sind, um guten Bericht zu geben, ob es das Land ist, wie Gott es gesagt hat, wo Milch und Honig fließt. Diese Kundschafter kamen zurück und berichteten, was sie gesehen haben. Sie berichteten von gefährlichen Situationen, von Riesen, die da auch im Lande sind. Und schon war das Angebot, zur echten Ruhe zu kommen, bei allen vorbei. Nur Josua und Kaleb, hielten daran fest, dass diese Ruhe vorhanden ist. Und Gott sagte, ja, dann sollen alle die, die aus Ägypten gezogen sind, von 20 Jahren an und darüber nicht in dieses Ruheland kommen. Das war offen, das Land. Man hat ihnen ja gesagt, sogar so lesen wir es dann, wir können reinkommen, denn Gott hat das so bereitet. Die Ruhe ist bereitet, wir können reinkommen. Aber viele sind nicht reingekommen, weil sie einfach zweifeln. Sie stellten das Leben auf das Sichtbare ab. Und das Sichtbare war für sie kompetent. Die Riesen, die werden wir nicht überwinden. Und nun steht hier geschrieben, nachdem ja doch das Volk ins Land gekommen ist zu dieser zweiten Ruhe, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Und diese Ruhe, die vorhanden ist, hat ja Israel, das Gläubige, erlebt. Und ich denke mal, alle, die Jesus aufgenommen haben, haben diese Ruhe erfahren. Ruhe mit Erhabenheit über die Dinge der Zeit. Weil wir wissen, das geht alles vorbei. Meine Frau hat ja immer so ein gutes Schlagwort, auch in 1000 Jahren ist alles vorbei oder in 100, manchmal reichen auch 100, ja, ist alles vorbei. Sie will damit einfach sagen, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, das geht alles so an dir vorbei. Ja. Egal, was das auch ist, alles, was zeitlich ist, lass dich nicht unruhig machen. Es ist alles vorbei, aber die Ruhe, die wir in Christus haben, die bleibt. Und hier wird zu denen gesprochen, die an Jesus glaubten. Es ist doch eine Ruhe vorhanden. Haltet also an der Ruhe fest. Und diese Ruhe ist doch gegeben dadurch, dass wir wissen, unser Leben ist gesichert in Jesus. Denn er sagt ja, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Ja, ruhiger kann man ja nicht leben. Ja, das ist eine Ruhe. Kolossal, ohne Ende. Und ich hatte ja schon letztes Mal auch zitiert, dass Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Dann werdet ihr Ruhe haben. Das ist Ruhe. Mit mir im Verbund. Es geht also um die Gemeinschaft mit Jesus Christus, die aber die Gläubigen der damaligen Zeit und auch heute leicht wieder verlieren können. Weil wir doch mehr auf den sichtbaren Gottesdienst vertrauen, den verstehen wir. Den sehen wir als den Unsichtbaren. Denn Israel war gewohnt, einen sichtbaren Gottesdienst zu vollführen. Da wusste man, was man gemacht hat. Man hat ein Tier geopfert für seine Schuld und dann war das erstmal zugedeckt. Habe ich gesehen. Ich war dabei. Aber jetzt geht es um einen Gottesdienst, den ich mit meinen physischen Augen nicht immer sehe. Petrus schreibt ja auch davon, wir haben jetzt ein Haus, da werden auch Opfer gebracht, Gaben, ja, aber geistliche Opfer und Gaben, da geht's irgendwo anders zu, ist nicht so immer greifbar für uns, aber das ist der Ort der Ruhe des Gottesdienstes. Und so wie damals geschieht's manchmal heute, dass man in äußere Gottesdienste abgleitet. Die sind vom Gefühl her schön. Die versteht man, die kann man sogar organisieren, die kann man sogar zubereiten. Aber den geistlichen Gottesdienst vom ewigen Leben bereitet Gott selbst zu. Den kann ich nicht zubereiten. Ich kann mir gar keine Aufgaben geben, die ich für Gott vollführen möchte. Interessiert Gott gar nicht. Er sagt, in dieser Ruhe gebe ich die Aufgaben. So steht es auch in 1. Korinther 12. Gott teilt zu, wem er will und was er will. Kann sich keiner aus? Das ist unsicher. Das ist eine Form materieller Unsicherheit. Ich kann gar nichts für mich festmachen. Jesus sagte ja auch zu dem Nikodemus, wie ist das mit der neuen Geburt? Du weißt, der Wind weht, ja, wo er herkommt, du weißt das alles nicht. Und wo er hingeht, so ist jemand, der von neuem geboren ist. Er wird ganz spontan von Gott gebraucht, plötzlich eine Begegnung mit einem Menschen zuzulassen, um ihm etwas zu sagen. Ganz plötzlich. Er hatte sich das nicht vorgenommen. Das ist die neue Ruhe. Das ist die Sicherheit. Du musst nicht mehr der Macher sein des Gottesdienstes, sondern machen lassen. Aber das Machen lassen ist verbunden mit der Gemeinschaft mit Christus. Die muss ganz fest sein. Darum hier, wir haben doch einen solchen hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat. Darum lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis, an ihm, dass er das Sagen hat und dass er das, was er tut, in uns und durch uns immer richtig ist. Denn er hat gesagt, auch im Johannesevangelium, wenn ihr den Geist, den anderen Tröster empfangt, der wird euch leiten. Nicht wir leiten ihn, er leitet uns. Das ist ein Unterschied. Der äußere Gottesdienst wird von uns geleitet, aber der geistliche Gottesdienst wird vom Herrn geleitet. Das heißt, wir haben oftmals Aufgaben, die wir gar nicht wollen. Wenn wir die Wahl hätten, würden wir manches überhaupt nicht machen, weil uns es viel zu schwer erscheint. Aber Gott bestimmt, was jeder zu machen hat. Sei es in der Familie, sei es im Beruf, sei es in der Gemeinde, im täglichen Leben. An diesem Bekenntnis sollten die Christen damals festhalten und sollen auch wir hier festhalten. Es geht also um bleibendes Vertrauen. Das müssen wir uns sagen. Bleibendes Vertrauen. Und wir merken in unserem eigenen Leben oftmals, dass dies in Schwanken kommt. Dann fragen wir, warum lässt Gott das zu und ist ja so schwer und ich halte es nicht mehr aus und so, ja? Das ist denn kein bleibendes Vertrauen, es ist ein erschüttertes Vertrauen. Es geht aber um das bleibende Vertrauen zu dem, der uns ohne Werke, ohne unseren eigenen Werke gerecht gemacht hat und uns zur Ruhe gebracht hat von den Werken zur Seligkeit. Das heißt, das ist Ruhe. Es gibt nichts mehr zu tun für die Seligkeit. Die Gerechtigkeit hat Jesus Christus, der Hohepriester, geschaffen. Wir können nichts mehr dazu tun. Gerechter können wir nicht werden als gerecht. Seliger können wir nicht werden als selig. Mehr als das ewige Leben, was uns geschenkt ist, können wir nicht haben. Also kein Werk kann etwas hinzutun, um diese Dinge zu verbessern. Sie sind komplett, sie sind fertig. Und deswegen sollen wir ein ganzes Vertrauen zu ihm behalten. Denn es ist eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist, die immer gilt, die nie schwach wird, die nie geringer wird und die auch nicht größer werden muss. Wenn Jesus Christus so ein hoher Priester, so ein Versöhner ist, geworden ist für uns, dann kann er auch die künftigen Anfechtungen der Seinen in dieser Zeit beherrschen. Wenn er so ein großer hoher Priester ist, dann kann er uns durch die Zeit leiten und die Anfechtung, die auf uns zukommt, kann er beherrschen und kann uns darin helfen. Die Erfahrung dem Gesetz nach, und das hatten ja auch hier diese Glaubensgeschwister, diese Hebräer, war ja, dass sie wohl das Gute wollten, aber unterm Strich immer gesagt haben, nicht gelungen. Und ich denke, dass das nicht nur bei einigen wenigen war, sondern bei allen, die ehrlich waren, gegen sich und vor Gott. Die mussten das bekennen, was Paulus auch sagte. Er sagte von sich, ich lese mal nur einige Verse, er sagte, ich wollte ja das Gute tun. Also ich habe mich ja sogar bemüht, aber es ist mir nicht gelungen. In Vers 18 vom 7. Kapitel, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich, aber das Gute vollbringen nicht. Geht nicht. Also hier war dieser Kampf, das war die Erfahrung. Ich will ja vor Gott gerecht sein. Ich will das Gute tun, aber es gelingt mir nicht. Und bei vielen Versuchen, wenn man eine Sache oft probiert hat, auch im Berufsleben, nicht? Da versucht man vielleicht eine rostige Schraube abzudrehen und nimmt man schon Karamba und weiß ich was und die geht immer noch nicht ab. Schlussendlich fliegt der Schlüssel dann in die Ecke. Wir sind resigniert. Wir schmeißen das Werkzeug hin, das geht ja überhaupt nicht. Und deswegen sagt Paulus, ja, wer wird mich erlösen? Ich bin elender Mensch. Das ist die Erfahrung mit dem Gesetz. Probiert, probiert, probiert und nicht geschafft. Aber er sagt, jetzt ist Christus in meinem Leben. In Kapitel 8, jetzt ist nichts Verdammliches mehr an mir. Also jetzt bin ich plötzlich ganz gerecht. Ich habe weder was für diese Gerechtigkeit getan, noch muss ich noch etwas tun dafür. Ich bin's. Ich bin gerecht jetzt, denn ich bin freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist der hohe Priester. Das ist Jesus Christus, der das vollbracht hat. Diese Erfahrung also der Niederlagen nach dem gesetzlichen Gottesdienst, den man geführt hat, sollte doch dazu dienen, dass man aufhört, das weiter zu versuchen. Man sollte sich ganz, und das sagt hier der Hebräerbrief, jetzt zu dem Bekenntnis, Christus ist meine Gerechtigkeit, stellen. Und diese Gemeinschaft mit diesem Gerechten suchen. Alle Menschen waren auch im alten Bund irgendwie schwach und sind gestrauchelt. Und David hatte ja durch den Heiligen Geist schon vorschattend sagen können, dass man sich auf den einen verlassen muss, auf den lebendigen Gott, denn wir kommen nicht zurecht. Ich lese da mal aus Psalm 39 ein paar Verse, ein Psalm Davids. Da sagt er in Vers 2, ich habe mir was vorgenommen. Ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Das ist ein großes Vornehmen, nicht? Wir kennen das auch, wir wollen manchmal schweigen, nicht über den anderen reden und so weiter. Tja, aber wie oft passiert's doch? Ja, da kommt eine richtige Situation und dann sind wir schon wieder herausgefordert. Und David hat schon gesagt, ja, eigentlich, das ist nicht in Ordnung, das will ich nicht. Ich will mit meiner Zunge nicht sündigen. Ich will meinen Mund einen Zaum anlegen, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Da muss ich mich immer aufregen über die Menschen, wie die leben, ja, und was die so tun und gegen Gott sagen. Also ich bin ja nur noch beschäftigt mit der Kritik an denen. Aber das will ich nicht mehr, sagt David. Ich bin erstmal verstummt und still und schweige fern der Freuden, denn das ist ja eine riesige Arbeit. Man kommt gar nicht zur richtigen Freude, zur Gelassenheit, wenn man sich da so einen Zwang auferlegen muss. Dann geht man immer verbissen durch die Gegend. Reden darf ich nicht, stille sein, ja. Und ich muss mein Leid in mich fressen, ja. Ich sehe das ja nach wie vor, was da zu kritisieren wäre, aber ich will ja nicht. Aber wie ist es ausgegangen? Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe. Wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. So rede ich denn mit meiner Zunge. O Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Sehr schrecklich, wollte er sagen. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir. Mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind doch alle Menschen, die doch so sicher leben. Er wollte einfach sagen, also hier kommen wir nicht weiter. In Vers 8, nun Herr, Wes soll ich mich trösten? Ich mache es jetzt einfach. Ich hoffe auf dich. Ja, steht schon hier. Ich hoffe auf dich. Und das ist das, was der Hebräerbrief auch anmahnt und sagt, haltet das Bekenntnis fest. Hoffet auf den Herrn, auf den hohen Priester. Überlasst euch nicht wieder eurer eigenen Weisheit. Nur Jesus Christus bringt uns durch. Ohne ihn rufen wir immer aus, ich bin elend, mir geht schlecht, ich bin ein elender Mensch, ich komme nicht weiter, komme nicht durch. Aber mit ihm heißt es in der Gemeinschaft, dann gehören wir zu denen, die nicht wandeln nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, denn wir sind durch ihn frei gemacht. Jesus, der Messias, der hohe Priester, der alle Himmel durchschritten hat, alle Himmel, der aufgefahren ist gen Himmel und in die Himmel, die Mehrzahl, bis zu dem Thron des Vaters, vollbrachte für uns dieses Werk der Versöhnung, aber auch zugleich das Werk der Vollmacht für uns im Sieg zu leben. Das ist die neue Ruhe. Wenn wir, wie heißt es in einem Psalm, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Also, wenn man mit Freuden vom Sieg singen kann, dann hat man eine Ruhe und Gelassenheit und sagt, es kann mich nicht mehr überwinden. Mit Jesus bin ich Sieger. Und das sollen wir auch merken, dass der Herr nicht nur das Werk der Versöhnung vollbracht hat, sondern uns zugleich die Vollmacht gegeben hat, im Sieg zu stehen über die Sünde. Darin im Sieg zu stehen und auch im Sieg zu bleiben. Wenn wir Johannes 15 lesen, das vom Weinstock und den Reben, sagt der Herr das ganz deutlich, bleibt in mir, bleibt in mir, bleibt in mir. Wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr viel Frucht. Ganz einfach. Wenn ihr nicht in mir bleibt, dann klappt's nicht, dann merkt ihr wieder, dass ihr elende Menschen seid. Aber bleibt ihr in mir, habt ihr auch diesen Sieg, den Anspruch darauf. Also was dem Menschen unter dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott in seinem Sohn. Und dies Bekenntnis sollten die Judenchristen damals, eine ganz neue Erfahrung dieser Ruhe und auch wir festhalten in unseren Tagen. Und das sollen wir in der Tat erfahren und auch dann bezeugen können. Das gilt nicht nur für heute, für die Gegenwart, sondern auch für das, was vor uns liegt. Das sollte den Christen damals gesagt werden und auch uns, dass gewisse Dinge auf uns zukommen, die uns zu Fall bringen wollen. Aber der Sieg, Jesus, steht schon fest, wenn wir uns nur an ihm orientieren und festhalten. Denn er ist ein treuer hoher Priester, der seine Zusage zur Hilfe gegen die Anfechtung und die Sünde stets einlöst. Er geht nie zurück. Ja ist bei ihm Ja und Nein ist bei ihm Nein. Da gibt es nie eine Änderung seiner Zusage. Er steht 100% zu seinem Wort. Und ich denke, jeder, der das auch schon mal direkt ausprobiert hat, hat das gemerkt. Dass wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn, steht er zu seinem Wort und führt zu seiner Zeit alles herrlich hinaus. Und der Apostel Paulus konnte deswegen, nur deswegen, weil Jesus der hohe Priester ist, der alles vollendet hat, sagen in 1. Korinther 10, Vers 13, Gott ist getreu, der euch nicht versuchen lässt über euer Vermögen. Nicht. Sondern macht der Versuchung so ein Ende, dass ihr es tragen könnt. Ja, wenn das nicht Ruhe ist und Trost, verstehen wir? Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Das ist doch diese Ruhe, die ihr empfangen habt durch die Wiedergeburt im Geist. Ihr werdet nie versucht über eure Kräfte, sondern das ist alles nur in diesem Niveau, was man überwinden kann, wenn man nur in der Gemeinschaft mit Jesus bleibt. Es gibt nicht eine einzige Sache, die größer ist als die Kraft der Überwindung, die euch gegeben ist. Und so kommt auch hier drin in diesem Abschnitt des Hebräerbriefes dieses Trostwort vor: Er, der hohe Priester, ist genauso versucht worden wie ihr, doch ohne Sünde geblieben. Er hat nichts resigniert, hat nicht gesündigt. Er hat alles erlebt, was wir erleben. Alles. Jetzt sagen wir, na gut, er ist ja nicht so alt geworden wie ich. Ich bin vielleicht 80 oder 90 und Jesus war nur 33. Das spielt die Rolle nicht, das Alter, sondern die komprimierte Erfahrung. Jesus Christus hat in dem, wo er versucht wurde, alle kleinen Versuchungen, die wir erleben, mit drin gehabt. Das können wir uns so vorstellen. In früheren Zeiten musste man für bestimmte Arbeitsgänge immer eine einzelne Maschine haben. Viele Maschinen für ein großes Werk. Heute ist es so, dass eine Maschine viele Arbeitsgänge auf einmal macht. Vielleicht sogar noch viel besser als die 10 oder 20 Maschinen, die dort zusammenwirken sollten. Heute macht das eine Maschine. Und Jesus, der Einzelne, hat alles komprimiert, erfahren, jedes Detail, was auch wir erfahren haben. Er ist versucht, gleich wie wir. Da können wir also wirklich ruhig sein und getrost sein, weil wir wissen, dann kann er uns auch helfen. Er kennt das ja. Unser Herr kennt es einfach. Er weiß genau, was bei mir abläuft. Er weiß ganz genau, was mich anficht. Er kennt jeden kleinen Schritt. Und wenn ich bei ihm bleibe, und das sagt uns hier die Schrift, dann wird er das regeln. In seiner Art, zu seiner Zeit, in dieser Weise, die mir wohltut. Und ich darf ruhig sein. Diese Mahnung ist ja dem Volke Israel damals schon gegeben worden, nicht? Im Propheten, da sagt der Herr, ach, wenn ihr doch mal endlich stille bliebet, dann würde euch geholfen sein. Ja, aber dann haben sie gesagt, nein, das geht nicht, das geht nicht. Wir wollen die Sache in die Hand nehmen und beurteilen und auch zurechtbringen. Ja, wenn ihr das wollt, dann werdet ihr immer flüchtig sein, immer unterwegs, immer in der Unruhe, nicht zur Ruhe kommen. Ja, das ist die menschliche Seite, die gegen die geistliche kämpft. Weil aber Jesus alle Lebensstationen und Lebensanfechtungen durchmachte und das auf der höchsten Ebene, kann er allen helfen, die versucht werden. So haben wir es gelesen. Die Versuchungen Jesu fanden also komprimiert statt, und jede kleine Nuance unserer Versuchung ist mit eingebettet. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 4, parallel gibt es auch in Lukas 4, diese Versuchungsbegebenheit, nachdem Jesus getauft worden ist am Jordan. Er hat sich gedemütigt und ist Menschensohn geworden und ist auf die menschliche Ebene gekommen. Er hat sich mit der Taufe zur Buße taufen lassen, obwohl er gar keine Sünde hat. Sollten ja eigentlich nur Sünder da hinkommen und sich taufen lassen. Aber er stellte sich zu uns. Er wollte uns vertreten und beugte sich darunter. Und was kam danach? Man bekennt sich jetzt, dass man ein versuchbarer Mensch ist. Da kam sofort der Teufel. 40 Tage. Er sagt, dann wollen wir das mal ausprobieren. Ob du tatsächlich für die anderen diese Stellvertretung übernehmen kannst. Und dann wurde er auf den Ebenen, die auch wir haben, Leib, Seele und Geist versucht. Die erste Versuchung war über den Leib. Und wir merken, unser Leib, der beschäftigt uns Christen oft sehr stark. Also erstens darf er nicht älter werden, ja, möglichst immer jung bleiben. Da sind wir gar nicht mit einverstanden, dass das so funktioniert. Krank darf er auch nicht werden. Ja, der Leib, der gängelt uns schon ganz schön, ne? Und hier ging es auch darum, Jesus hatte nichts gegessen, nichts getrunken, 40 Tage. Dass man dann Hunger haben könnte, ist ganz klar. Und der Teufel sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du doch für deinen Leib jetzt sorgen. dann macht doch aus diesen Steinen Brot. Aber Jesus sagt, nein, ich habe die Vollmacht, das nicht zu tun. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also Gemeinschaft wieder. Das ist das wahre Leben und die Ruhe. Nicht, dass ich jetzt aus den Steinen Brot mache und meinen Leib damit befriedige. Und wir lesen auch im Matthäus-Evangelium, dass das den Menschen auch in der Endzeit auszeichnet. Matthäus 24, ab Vers 37. Er lebt dann nur noch den äußeren Bedürfnissen. Jesus sagt, es wird sein wie zu Noahs Zeiten. Was machen die? Die haben gegessen und getrunken, gefeiert, geheiratet und sich heiraten lassen. Und sie achteten nicht darauf, was eigentlich vor sich ging, bis die Flut kam. Gegessen und getrunken, also ganz normale Sachen. Aber wenn die normalen Sachen die Oberhand gewinnen, geht die Gemeinschaft mit Gott zurück. Und man kriegt nichts mehr mit. Deswegen haltet fest an diesem Bekenntnis. Jesus ist versucht worden, gleich wie ihr, doch ohne Sünde ist er geblieben. Und deswegen kann er verstehen, wenn auch soziale, materielle Not da ist, aber bleibt bei ihm, redet mit ihm. Er kann alles ändern und wenden. Jesus ging also nicht darauf ein, auf diese Versuchung, dem Leib höhere Priorität einzuräumen, als der Verbindlichkeit mit dem himmlischen Vater. Und als dies nicht geklappt hat, hat der Widersacher weiter versucht, Jesus zur Sünde zu verführen und führte ihn nach Jerusalem, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte, du kannst doch herunterspringen und du wirst deinen Fuß, so steht's geschrieben, nicht an einem Stein stoßen. Stell dir mal vor, du springst da runter und kommst unten gesund an. Die Leute werden dich alle bestaunen. Ja, guck mal, wenn du so ein Erlebnis hast, ja. Man will doch mal was erleben. Das Gefühl muss doch mal so richtig angestachelt werden. Adrenalinschub muss dann rein, ja. Und die Leute klatschen dann Beifall, was du alles kannst. Das haben wir Menschen auch ganz gerne. Bewundert werden von anderen, dann geht's uns gut. Manche einer sagte ja, ach, der hat mich ja gar nicht gegrüßt, dann ging es ihm den ganzen Sonntag schlecht. Bloß weil einer vergessen hat, ihm guten Tag zu sagen. So sind wir Menschen. Jesus ist versucht worden auf dieser Ebene. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Du sollst Gott nicht versuchen. Ich bleibe in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist das Wichtige mit dem himmlischen Vater. In der Apostelgeschichte 8 waren ja viele Leute, ab Vers 9, die auch auf einen Zauberer Simon dort schauten. Und dann steht von ihm, weil er die Kraft Gottes war. Man konnte sehen, die Zeichen und Wunder, was der da tat. Und da waren wir völlig eingenommen von. Ja, aber die Verbindung zu Gott war nicht da. Man war nur von den äußeren Dingen eingenommen. Und wir sind leider auch oft von unserem Gefühl eingenommen. Ob es uns gut geht. Wenn wir uns gut fühlen, geht's uns gut. Fühlen wir uns nicht so gut, dann geht's uns schlecht. Aber Jesus sagt, nein, ich bleibe beim Vater in der Gemeinschaft. Ich werde das nicht tun und darunter springen. Jesus sagt auch in Matthäus 24, es kommt eine Zeit, wo auch falsche Christi aufstehen und sie werden Zeichen und Wunder tun. Und viele werden diese Sache nachlaufen. Solche, die die Gemeinschaft mit Jesus nicht mehr festhalten, die fahren auf das ab. Und sie werden dann verführt. Der Herr hat darin überwunden und wir können mit ihm auch überwinden. Er versuchte den himmlischen Vater nicht, indem er auf die Stimme des Satans hörte. Er brachte ihm kein Misstrauen entgegen, dass er vielleicht aus dem Erlebten noch mehr Vollmacht hätte schöpfen können. Das tat er nicht. Er verließ sich ganz auf den Vater. Und dann kam ja noch die dritte und ich möchte sagen, doch beinahe schwerste Versuchung, die uns ja auch betrifft. Als der Teufel ihn dann auf einen hohen Berg führt und zeigt ihm alle Reiche der Welt und die Schätze und die Herrlichkeit und sagte, das will ich dir alles geben. Stell mal vor, welche Macht hast du? Ich habe gerade im Radio gehört, dass jemand kommentierte, weil ja die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, dass der Mensch im Übermaß lebt. Es genügt ihm gar nicht, eine Million zu haben, die er sowieso gar nicht so verbrauchen kann. Nein, er hat Spaß daran, dass er zwei hat oder drei oder eine Milliarde, obwohl er die nie ausgeben kann. Aber es ist ein Machtgefühl. Ich habe was, ich bin was, ich kann was. Auf mich wird man hören. Und das sagte der Satan, gebe ich dir alles. Brauchst nur niederfallen und mich anbeten. Dann kriegst du dieses Machtgefühl. Und wir merken das im Kleinen, dass auch wir Menschen manchmal geneigt sind, auch damals die Gläubigen, dass einer über den anderen herrschen möchte. Ja, und die Apostel sagten, das dürft ihr nicht. Keiner soll über den anderen herrschen, sondern ergänzt ihn, aber nicht herrschen. Aber das steckt in uns Menschen drin. Wir sind da auch versucht, Prioritäten zu setzen. Wir sind diejenigen, auf die man hören muss. Aber Jesus ging darauf nicht ein. Er wollte nicht diese Schätze haben. Er misstraute dem himmlischen Vater nicht, dass der ihm nicht durchhelfen würde. Egal wie der Weg aussieht. Er vertraute, der Vater wird mir helfen. Und dann wich der Satan. Jetzt verstehen wir, was im Hebräerbrief steht. Dieser Hohepriester, er ist versucht worden, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum haltet an diesem Bekenntnis des Glaubens einfach fest. Und da kamen, nachdem der Satan weichen musste, ich freue mich immer wieder über diese Stelle, was danach steht, da kamen die Engel Gottes und dienten ihm. Wenn wir also dann festhalten an Jesus Christus, dass er alles vollbracht hat, kriegen wir Zuwendung vom Himmel her und werden gestärkt im Glauben und bleiben in der Ruhe. Und noch ein dritter Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte. Ich lese noch mal den Text. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn es nötig ist. Also hier wird gesagt, nicht erst warten, bis es zu spät ist, bis die Anfechtung da ist und dann schnell den Herrn suchen, sondern vorher zum Gnadenstuhl treten, damit wir gekräftigt sind für den Zeitpunkt, wo der Widersacher, wie sagt es Petrus, wie ein brüllender Löwe umhergeht und versucht, mich zu verschlingen. Dass ich an diesem Punkt schon präpariert bin, vorbereitet bin. Also nicht erst warten, bis es soweit ist, dass ich angefochten werde und jetzt gehe ich mal schnell ins Gebet. Das machen wir ja auch und der Herr ist ja gnädig, er nimmt das ja auch an. Aber es verursacht dennoch viel Leid im Leben der Gläubigen. Und wir sollen vorher präpariert sein, dass wir den Feind schon von Ferne ankommen sehen und ihm gelassen entgegenschauen können, weil wir wissen, wir stehen auf der Seite des Siegers. Er wird nichts ausrichten. Denn Jesus sagt, jetzt kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat nichts an mir. Das ist das Leben der Gemeinschaft, der Ruhe, der anderen Ruhe in Christus. Und das wirkt sich auch in unserem Alltag aus. Wir sollen also danken und vertrauen. Wir dürfen mit großer Freudigkeit, also nicht nur hinzutreten zum Gnadenthron Gottes, zum Gnadenstuhl, sondern mit Freudigkeit hintreten, mit Gewissheit. Der Herr ist der Herr. Ich dachte so daran, also in der Stiftshütte und im Tempel war dieser Gnadenthron, war die Bundeslade, auf der dann die zwei Cherubim gewesen sind und auch der Herr zu Mose sprach durch die Wolkensäule. Und einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort reingehen mit Blut und 7-mal das Blut zu diesem Gnadenthron sprengen. Und das bedeutete, jetzt sind die Sünden zugedeckt. Gnadenthron. Und da ist bestimmt der hohe Priester und die Leute, die darauf warteten, auf diese Entscheidung, was ist da passiert, nicht mit hängender Miene hingegangen, sondern mit Erwartung, mit Zuversicht, mit Freudigkeit. Ja, uns werden die Sünden zugedeckt und vergeben, sagen wir jetzt im neutestamentlichen Sinne. Deswegen gehen wir mit Freudigkeit hin. Mir wird vergeben. Ich werde angenommen. Ich werde erfüllt mit Dankbarkeit und Freude und mit Kraft, Jesus hier zu leben. Darum geht mit Freudigkeit zu diesem Gnadenstuhl, der Jesus Christus heißt. Denn er ist beständig. Er wandelt sich nicht. Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Er wandelt sich nicht. Dieser Gnadenstuhl ist beständig. Und er ist auch, ja, nicht nur Gnade, sondern auch Barmherzigkeit. Ich möchte uns da noch ein Wort von David lesen im Psalm 32, wo er das sagt, ja, wir müssen immer wieder zu dem Herrn hingehen, weil wir selber nicht zurechtkommen. Ich hatte ja schon Psalm 39 gelesen, aber in 32 steht so dieses Lobpreislied, wohl dem, dem die Übertretung vergeben sind. Na, das ist doch Freude, da geht man doch mit Freuden zum Gnadenstuhl, wenn das mir vergeben wird. Dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Na, da gehen wir doch immer wieder hin. Deshalb sagt hier David in Vers 6, weil das so ist, werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit. Also nicht erst, wenn alles schon kaputt ist, sondern zur richtigen Zeit beten und sagen, danke Herr, du hilfst mir durch, du hilfst weiter. Denn wenn auch große Wasserfluten kommen, sie werden nicht an mich gelangen, denn du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Und der Herr sagt dann als Antwort, ja, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, ganz einfach. Verstehen wir, was hier im Hebräerbrief neu anmahnend gesagt wird zu den Gläubigen damals, zu uns? Haltet doch fest an diesem Bekenntnis. Gott hat ja schon längst ja zu euch gesagt, bleibt doch in der Ruhe in ihm. Ihr könnt nichts verbessern, auch wenn ihr noch so unruhig euer Leben führen wollt. Es wird nie besser. Das Beste hat Jesus vollbracht und darin bleibt, denn er wird euch all das geben, was ihr bedürfet und was zum Frieden und zur Ruhe dient. Jesus ist der Allmächtige. Das möge auch unser Herz ganz neu beleben.